Das waren die Kulturnachrichten heute, zusammengestellt von Michael Leverkus. Und wir schalten nach Cannes zu den Filmfestspielen, die jetzt gerade in die Endphase gehen. Und damit wird es auch langsam an der Zeit, mal durch das Feld zu blicken und nach möglichen Favoriten zu gucken. Und das machen wir mit Anke Lewicke. Guten Abend. Guten Abend. Gerade so täglich gegen 20 Uhr, da ist ja am Festivalpalais immer am meisten los. Wem gehörte denn heute das Blitzlichtgewitter am roten Teppich? Ja, heute stellte das kanadische Wunderkind Xavier Dolan seinen neuen Film vor, Reise ans Ende der Welt. Und es ist ja jemand, der ist jetzt 26 Jahre alt, hat schon 6 Filme gedreht und ist so eine Entdeckung von Cannes. Letztes Jahr war er in der Jury, vor 2 Jahren hat er mit seinem Mutter-Sohn-Drama hier Mommy einen großen Preis gewonnen. Und jetzt meldet er sich zurück mit einer Geschichte, die wir vielleicht alle schon so oder so mal erlebt haben. Man fährt nach Hause und denkt, man hat sich eigentlich verändert und dann sitzt man da bei der Familie und alles ist wie immer. Die nehmen einen gar nicht wahr. Die Mutter ist immer noch so hysterisch, die Schwester kifft immer noch und der Bruder schreit einen immer noch an. Und genau das widerfährt dem Helden aus dem neuen Film von Xavier Dolan. Und der Regisseur hat ja immer den Hang so zur großen Oper. Das ist hier auch viel Musik, knallige Farben, grelle Kostüme und alles. Aber es ist ein bisschen so wie bei einer italienischen Oper. Man befindet sich im dritten Akt, hat aber die ersten beiden Akte vergessen. Deshalb kann man überhaupt nicht andocken und versteht überhaupt nicht, um was diese ganze Schreierei geht, welche Gefühle einst verletzt wurden, was da überhaupt los ist. Also man ist völlig ratlos bei diesem Film. Sie haben ja schon Mami erwähnt, den letzten Film von Dolan, mit dem er schon versucht hat, die Goldene Palme zu gewinnen. Damals mit franco-kanadischem Ensemble. Jetzt dreht er mit französischen Stars, was sicherlich auch der Grund ist, weshalb dieser Film als französischer Wettbewerbsbeitrag geführt wird. Es ist ja nicht so wie letztes Jahr, dass ganz viele französische Filme laufen, aber die französische Presse sagt ja wieder, das französische Kino dominiere die Croisette. Sehen Sie das ja auch so? Ja, das stimmt so ein bisschen. Ich meine, Sie haben eben die Stars erwähnt. Léa Seydoux spielt mit in dem Film, Nathalie Bay und eben Marion Cotillard. Und das sind ja alles französische Schauspielerinnen, die sind ja auch Weltschauspielerinnen, die sind bekannt und man kann im französischen Kino einfach auch lassen, dass es immer wieder neue Generationen von interessanten Schauspielerinnen hervorbringt, also Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert und Juliette Binoche, aber so interessant diese Schauspielerinnen sind, das französische Kino hat sich hier nicht neu erfunden und was ich immer ganz interessant finde, ist, dass die französische Presse aber trotzdem immer schwärmt, also gerade bei dem neuen Film von Olivier Assayas, Personal Shopper, das ist eigentlich so eine Geistergeschichte, Kristen Stewart spielt eine junge Frau, die lebt jetzt in Paris und sie hat ihren Zwillingsbruder verloren und der meldet sich so zurück als Geist. Also es ist eine krude Gespenstergeschichte und es ist dann auch manchmal ganz drollig, wenn hinten so durchs Bild so ein Glas Wasser getragen wird, was dann runterfällt und man sieht aber gar nicht, was es ist. Und es gibt auch Geistererscheinungen und eigentlich wurde der Film so ein bisschen ausgebuht, aber die französische Presse schreibt dann wieder einfach, es ist ganz wunderbar, dieser Film, es geht um Trauerarbeit, gleichzeitig werden Genre-Elemente zitiert und fließen ein in eine einzigartige Autorenvision. Die habe ich leider nicht erkannt. Es tut mir leid. Assayas, das ist ja ein alter Bekannter in Cannes. Xavier Dolan ja irgendwie auch. Richtig alt und richtig erfolgreich sind ja immer die Filme der Gebrüder Dardenne. Die Belgier gehören ja zu den wenigen Filmemachern, die gleich zweimal das Festival gewonnen haben. Gelingt ihnen denn mit La Fille Inconnue der Hattrick? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Und das ist einer dieser Déjà-vu-Erlebnisse, die man hatte. Also man weiß ja, dass die Brüder Dardenne eben so ein ganz interessantes, eigentlich soziales Kino immer machen, so die Gegenwart richtig reinfließen lassen in ihren Film, dass man mit den Helden, oder es sind ja meistens Heldinnen, nie weiß, was jetzt so als nächstes passiert. Und hier geht es jetzt um eine junge Ärztin, die beschließt eben doch in der ärmeren Region weiterzuarbeiten, obwohl sie eigentlich Karriere in einem Krankenhaus machen könnte. Gleichzeitig fühlt sie sich schuldig, weil sie mal nach Dienstschluss eine Frau nicht mehr reingelassen hat und die wird dann am anderen Tag tot aufgefunden. Sie sucht jetzt ihren Namen und das Ganze kriegt dann dann auf einmal auch so Miss Marple-hafte Züge, weil sie immer noch mehr weiß als die Polizei. Und im Gegensatz zu den anderen Dardenne-Filmen funktioniert das jetzt hier auch nicht mehr mit der Handkamera, weil man nicht mit dieser Ärztin in ein Leben hineingeht, sondern das wirkt alles sowieso vom Drehbuch bestimmt. Jetzt muss ich mal zu der Alkoholikerfamilie, jetzt muss ich zu der überforderten Frau mit den zwei Kindern. Also das geht einfach nicht mehr auf. Und man merkt einfach, dass auch manche Regisseure sich einfach so auf ihrer Form einfach ausruhen, ohne die weiterzuentwickeln. Wir wollten ja jetzt auch an dieser Stelle ein bisschen spekulieren. Was können Sie denn jetzt an diesem Donnerstag schon sagen? Gibt es denn Favoriten für die Goldene Palme? Zu viele, zu wenige? Na, es gibt eigentlich zu wenige und nach wie vor ist Toni Erdmann eben noch in aller Munde. Und was man aber sagen muss, spannend sind auch wieder die beiden Wettbewerbsfilme aus Rumänien gewesen. Das junge rumänische Kino ist wirklich nach wie vor interessant. Heute lief der neue Film von Christian Mungiu. Der hatte ja auch schon mal die Goldene Palme gewonnen mit 4 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Da ging es ja, spielte noch in den 80er Jahren um eine Abtreibungsgeschichte. Und damals hat er sozusagen die Vergangenheit seines Landes erkundet, um zu wissen, wo er heute in der Gegenwart steht, und mit seinem neuen Film Die Reifeprüfung geht er eben in die Gegenwart, und das ist wieder ein sehr präzise inszeniertes Schauspielerkino. Es geht um einen Vater, der für seine Tochter alles gemacht hat, damit die irgendwann mal einfach in Cambridge studieren kann. Jetzt kriegt sie aber nicht die guten Noten und dann geht so eine Korruptionsgeschichte los und auf einmal ist man in einem Polizeibüro und man spürt, der Polizist war vielleicht schon vor 30 Jahren da. Also man bekommt das mit, dass das ganze korrupte System in diesem Land noch da ist. Man bekommt aber auch mit, dass da eine Elterngeneration ist, die alles getan hat, um den Kindern die Karriere mal zu ermöglichen. Aber die Kinder wollen diese Karriere vielleicht gar nicht, weil sie einfach restlos überfordert sind. Und so in ganz einfachen Dialogen bekommt man einfach unheimlich viel von dieser Gesellschaft erzählt, die immer noch sehr zerrissen ist. Am Sonntag werden dann die Preise endgültig vergeben. Ein Tag davor, am Samstag also, sendet Vollbild das Filmmagazin 90 Minuten live hier im Deutschlandradio Kultur aus Cannes mit Susanne Burg am Mikrofon und sicherlich auch mit Anke Lewicke, bei der ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanke. Viel Spaß noch. Danke, tschüss.